Gabriel Rios ist Puerto Ricaner und via Studium in Belgien gelandet. Dort hat er die richtigen Produzenten kennengelernt und seine akustischen Songs mit elektronischen Sounds angereichert, und fertig war Ghost Boy. Gabriel Rios soll hier mal stellvertretend für die neue Generation von Singer-Songwritern stehen, die es mittlerweile in fast jedem Land gibt und die auf ihre verspielte Art und Weise frischen Wind in die Folk-Szene bringen. Hören wir Gabriel Rios mit Ghost Boy.